Wenn die Gesellschaft uns das Nötigste, was wir zum Leben brauchen, vorenthält, sind wir berechtigt, es uns zu nehmen, wo es im Überfluss vorhanden ist. Was vom Wagen fällt, gehört dem, der dem Wagen folgt. Unmöglich kann man verlieren, was einem nicht gehört. Lasst euch nicht erwischen. Eine Episode von Radio Schieflado. Eigentum ist Diebstahl war die Parole, als ich vor einigen Jahren aus Spanien eine Idee ausbreitete, die unter dem Namen Yo Mango, ich klaue, auch in anderen Städten bis nach Mexiko und Argentinien kam und hierzulande der Umsonstökonomie einen neuen Schub gab. Eigentum ist Diebstahl, die von Proton geprägte Formel, bezogen auf den sogenannten unverdienten Vorteil, sprich die Ausbeutung der Arbeitskraft des anderen und die dadurch entstandene soziale und ökonomische Ungleichheit, hatte schon früh Anarchisten dazu verleitet, diese Ungleichheit durch Diebstahl, Einbruch und Raub im Sinne einer revolutionären Strategie zu bekämpfen. Von dieser barbarischen Ungleichheit müsstet ihr nun überzeugt sein. Verschlimmert euer Unrecht nicht noch, indem ihr die, die nichts haben, dafür bestraft, dass sie es wagten, dem etwas wegzunehmen, der alles hat. Ich spare mir weitere Worte zur Erweckung der Einsicht, dass es eine abscheuliche Grausamkeit ist, Liebe zu bestrafen. Bestraft den Mann, der nachlässig genug ist, sich bestehlen zu lassen. Doch sprecht keinerlei Strafe gegen den Dieb aus. Bedenkt, dass er, als er es vollbrachte, nichts tat, als dem ersten und vernünftigsten aller Triebe nachzugehen. Dem der Erhaltung seiner Existenz. Die Legalisten wurden sie genannt. Die vorwiegend männlichen Anarchisten, die sich im frühen 20. Jahrhundert dieser Ungleichheit durch Diebstahl unter der Theorie der individuellen Wiederaneignung widersetzten. Auch sie waren anfangs, wie die syndikalistischen Genossen und die Arbeit im Allgemeinen, in der Falle. Für Peanuts ihre Arbeitskraft verkaufen oder hungern. Nun nahmen sie den Weg dieser direkten Aktion. Müde des Wartens auf revolutionäre Veränderungen, verzweifelt oft, drückten sie dadurch ihre persönliche Verachtung gegenüber der bestehenden Gesellschaft aus, ständig in der Gefahr, von Denunzianten und Agenten gestellt zu werden. In Frankreich reagierten die Herrschenden auf die Aktionen drastisch. Lange grausame Gefängnishaft bis hin zu Guillotine. Hunderte von ihnen verbannt in die Strafkolonie, Todeslagern gleich. Viele gingen danach in die Lohnarbeit und den Syndikalismus. Für andere wurde die Revolte gegen den Betrug und den Diebstahl der Unternehmer und die sich stürzende Gesellschaft mehr und mehr eine rein ökonomische Angelegenheit. Gefangen in einen Kreislauf von reinem Gangstertum und dessen Verdrängung. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui gouverne nos pères. Car nous voulons nous affranchir de ce qui cause nos misères. Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressons et nos te rappelle, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal du libertaire. Da das Kollektiveigentum von einigen wenigen angeeignet worden ist, warum sollen wir dann dieses Eigentum im Einzelnen respektieren, wenn es im Ganzen nicht anerkannt wird? Es gibt also ein absolutes Recht zu nehmen. Und es muss sich dadurch eine neue Moral im Denken und Handeln durchsetzen. Clément Duval gehört wohl zu den Ideengebern der individuellen Aneignung. Nachdem er beim Militär schwer verwundet wurde, unmöglich zu arbeiten, um seine Familie zu ernähren und sich selber notwendige Medikamente zu kaufen, wurde er zum Dieb. Nachdem er für den Diebstahl von 80 Francs ein Jahr im Gefängnis war, schloss er sich der anarchistischen Gruppe Die Panther von Batignon an und entwickelte mit ihnen nun ertragreichere Aneignungen. Im Versuch, gestohlene Ware zu verhökern, wurde er von der Polizei festgenommen und vor Gericht gestellt. In einer großen Menge von Unterstützern rief er dem Gericht zu: Diebstahl ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Wenn die Gesellschaft uns das Recht verweigert, es uns zurückzugeben, müssen wir es uns nehmen. Lang lebe die Anarchie. Er wurde, auch weil er bei der Festnahme einen Polizisten verletzt hatte, auf das Straflager von Französisch-Guyana gebracht, wo er eher aus Zufall das Massaker an seinen Genossen 1890 überlebte. Guyana war ein echtes Höllenloch, ein schmutziger Abgrund der Gewalt, verstärkt noch durch das heiße und feuchte tropische Klima. Guyana war Zwangsarbeit mit Fußfesseln, wo die Gefangenen ihre Gesundheit, viele ihre Dignität verloren. Die meisten starben an der Erniedrigung, gebrochen durch die Wächter, als Tiere behandelt. Duvals weiterer Aufenthalt in Guyana aber ist die Geschichte seines Kampfes. Er rebellierte gegen die Ungerechtigkeiten, half den anderen Mitgefangenen, demaskierte Spione und Provokateure. Duval blieb 14 Jahre in Guyana. In dieser Zeit versuchte er mehr als 20 Mal zu flüchten, jede Chance, jedes Mittel ergreifend. Auf Rettungsflüssen, auf gestohlenen oder geduldig gebauten Booten, sich in Versorgungsschiffen verbergend. Am 14. April 1901 gelingt ihm dann mit 8 anderen Gefangenen die Flucht. 1935 stirbt er in New York. Die Asche eines Diebes liegt hier in dem Krug, die ließ der Senat seines Städtchens verbrennen. Der Mensch hat doch noch nicht gestohlen genug, um seine Unschuld beweisen zu können. Literarisch veredelt wurden die Illegalisten durch den 1897 erschienenen Roman Der Dieb von George Darien. Ob der wohl bekannteste Illegalist, Alexandre Marius Jacob, das Buch gelesen hatte, ist nicht bekannt. Für ihn war ein ganz anderes Buch maßgeblich. Das Adressbuch der sogenannten feinen Leute, den sozialen Parasiten. Und er meinte damit die Angehörigen der Kirche, des Adels, des Militärs und der Justiz, denen seine ganze Leidenschaft gehörte. Denn durch Jakob kam es nun zu einer Systematisierung, ja Wissenschaftlichkeit der individuellen Aneignung. War es vorher eher der Bereich des Diebstahles und der Kleinkriminalität, eher Ausdruck einer Revolte? Nun wurde es eine zielgerichtete, revolutionäre Taktik, Planung, Logistik und einer Gruppe. 2 Einbrüche pro Woche, eine Beute von rund 5 Millionen Goldfonds, die sich Arbeiter der Nacht nennende, sich regelmäßig vergrößernde Gruppe, hat es wohl insgesamt auf etwa 1000 Einbrüche geschafft. In Iran, les bienfaits de l'art, pratique, sans intérêt dramatique, et c'est puis sans résultat. La simplicité rustique et le côté sympathique de l'action dans tous les cas. Pourtant la théorie, je vous l'assure, a bien du charme. La méthode directe est moins efficace souvent. Persuader l'ennemi plutôt que de prendre les armes est un moyen très séduisant. Qui dira qu'une propagande intense jamais perçue en France que ceux qui le sont déjà. Et là, évidemment, mais quand même l'action directe, quoi ? Pauvre dégonflé, pauvre dégonflé. Théorie, théorie. Moi je tiens, moi je tiens pour la pratique. Rien ne vaut la théorie. On verra. In dieser Zeit zwischen 1896 und 1903, dem Jahr seiner endgültigen Festnahme und Deportation nach Guyana, hatte sich allerdings die libertäre Szene verändert. Für die Illegalisten bestand die Gesellschaft nur aus Ausbeutern und Ausgebeuteten. Am besten sie gehörten keiner der beiden Lager an. Und es gab keine Klassen. Die Hoffnung ruhte auf den Deklassierten, mit denen noch am ehesten Bündnisse zu schließen waren. Nun hatten sich einige Syndikate hier in Frankreich als CGT zusammengeschlossen und viele sahen ihre Hoffnungen im revolutionären Syndikalismus. Und so mutet die Verteidigungsrede von Jakob fast schon wie ein Abgesang auf die Zeit des Illegalismus und der individuellen Aneignung an. Die Gesellschaft wehrte mir drei Existenzmittel: die Arbeit, die Bettelei und der Diebstahl. Die Arbeit widerte mich keineswegs an. Was mich anwiderte war, Blut und Wasser zu schwitzen für ein Almosen an Lohn. Reichtümer zu schaffen, die anderen vorbehalten waren. Bettelei ist Erniedrigung, Verneinung jeglicher Würde. Um das Recht auf Leben aber bettelt man nicht, man nimmt es sich. Der Diebstahl, das ist Rücknahme, die Wiederaneignung der Besitztümer. Ich habe es vorgezogen, mich aufzulehnen, indem ich den Reichen den Krieg erklärte und ihren gestohlenen Besitz angreife. Aber erst 10 Jahre später sollte die Zeit der Illegalisten mit einem Riesenspektakel zu Ende gehen. À la Société Générale, une auto-démarra, étant la terre, la bande à bonhomme mit les voiles, en portant la sacoche du garçon payeur, dans la de John Bouton qui cachait les voleurs. Octave comptait les gros billets et les valeurs, avec Raymond l'ancien, ces bandits en auto, c'était la bande à Bono. Les banques criaient misérables, qu'on s'éloignait le bruit. Den Malocher verschonen, doch den Reichen bestiehl. Als wahrer Kavalier setzt die Brechstange an. Nimm ihn aus dem Bourgeois, den zynischen Kumpan. So lautet, kurz gesagt, das oberste Prinzip, das du beachten musst als anständiger Dieb. In dieser Zeit wuchs die neue parlamentarische Linke. Der Sozialismus fing an, sich auszubreiten. Nun geriet auch die CGT unter ihren Einfluss und dem der Kommunisten. Und mit ihnen fiel der Lebensstandard der Arbeiterinnen und Arbeiter. Das Bürgertum hatte nun keine Angst mehr, denn die Arbeiterbewegung entwickelte sich weg vom revolutionären Syndikalismus hin zum reformistischen Sozialismus. Unter dem nun wohlbekannten Vorwand einer Wirtschaftskrise wurden die Löhne gekürzt, die Aufmüpfigen entlassen. Des fusils, des pistolets et des gourdins, hurlant des balcons, les bandits en auto, c'était la bande à Bono. Einer von ihnen war Jules Bono, Automechaniker und Anarchist. Eines Tages, nach einer weiteren Entlassung, stürmte er in ein Café am Montmartre und rief den kartenspielenden Erwerbslosen zu. Sind wir nicht alle krank und müde von dieser elenden Existenz? Die hofft ihr nun, mal mit einem gestohlenen Rad hier, einige wenige geklaute Münzen doch, ja manche sich sogar danach bückend. Zuvor lächerliche Löhne nach einer langen Woche harter Arbeit. Und was ist das Ergebnis? Nichts. Ihr sprecht von Revolution und Illegalität, aber was tut ihr? Was glaubst du, was wir tun sollen? Banken ausrauben? Genau das. Unterstützung fand er bei einer Gruppe Illegalisten rund um die Zeitschrift Die Anarchie. Editiert von Kiba Chiche, der sich später als Victor Serge einen Namen machte. Die Gruppe war professionell ausgebildet. Neben Jules Bono, ein hervorragender Fahrer und Mechaniker, gab es unter anderem Sodi, wegen seiner syndikalistischen Tätigkeit entlassen, und ein von der französischen Armee exzellent ausgebildeter Waffenexperte und Scharfschütze. Diese Kombination war es dann auch, die ihren Ruf legendär und anrüchig zugleich machte. Insgesamt waren sie wohl 20 Anarchisten und Anarchistinnen, die nun wohl die ersten Banküberfälle mit einem Auto veranstalteten. Die Polizei schaute anfangs hilf- und machtlos mit ihren Fahrrädern hinterher. Das änderte sich, als die bürgerliche Gesellschaft auch durch die Tätigkeiten der Anarchisten wieder Angst um ihren Schmuck und ihre Autos hatte und eine härtere und effektivere Bekämpfung forderte. Es entstanden die Tigerbrigaden, Eliteeinheiten, ausgebildet im Nahkampf, allein ihrer eigenen Ethik verpflichtet. Immer gewagter wurden nun die Überfälle und bei jedem Mord, auch an Boten und Angestellten, entfernten sich die Menschen um Jules Bonneau ihrer eigentlichen Hintergründe. Am Ende blieb nur noch das »Es gibt keine Unschuldigen« eines Emile Henry. Und der Versuch einiger Insurgenten um die Zeitschrift Social War, um Solidarität. Was sollten sie denn inmitten des Reichtums und des sie umgebenden Luxus? Verhungern? Wurde sich den Reichtum, der auch der ihrige war, zurückholen? Es war nicht ihr Recht, nein, es war ihre Aufgabe, dies zu tun. Betreffs der schrecklichen Morde, zu welchen sie von den Bluthunden des Gesetzes getrieben wurden, wer kann sie verantwortlich machen? Smitten Stones will talk. With fiery tongue, and the worm when trodden, will turn. E adesso imparo un sacco di cose, in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine. Jetzt lerne ich eine Menge, inmitten derer, die gleich gekleidet sind. Außer was wohl das richtige Verbrechen ist, um nicht als Krimineller zu gelten. Sie haben uns gelehrt, uns zu wundern über die Menschen, die Brot stehlen. Jetzt wissen wir, dass es ein Verbrechen ist, nicht zu stehlen, wenn man hungrig ist. Ora sappiamo che è un delitto, il non rubare quando si ha fame. Individuelle und kollektive Wiederaneignung findet bis heute statt. Und die Anarchistinnen und Anarchisten sind diejenigen, die dabei sind und dazu ermuntern. Das gemeinsame Beschaffen von Waren des täglichen Überlebens, das kollektive Abzweigen von Strom oder Benzin im Trikot, was nach und nach auch hier notwendig erscheint, das Kopieren von Software, das Organisieren von kostenlosen Fahrten, gerade im öffentlichen Verkehrsmitteln, bis hin zu den Aktionen, die schon in die gesellschaftlichen Veränderungen gehen, wie die Haus- oder Landbesetzungen in Brasilien, Südafrika und anderswo, die Aktivitäten in Mexiko. So wenig wie die Geschichte und die Erfahrung der Illegalisten oder die Bewegungen im Trikont romantisiert werden können und dürfen, wäre das doch ein Eingeständnis der eigenen Resignation. Genauso wenig sollten wir uns allerdings dem Mythos des glorifizierten Malavita und des Verherrlichen des Gangsters als sozialem Rebell ergeben, ohne Träume oder Hoffnung auf reelle Veränderung. Die Illegalisten scheiterten, wie letztendlich Jun Mango scheitern musste. Konnten sie doch an dem Fortbestand der kapitalistischen Produktionsweise nichts ändern. Letztere wiesen, bewusst oder unbewusst, darauf hin, als sie die wieder angeeigneten Produkte mit ihrem eigenen Label versahen. Ich glaube nicht, dass Illegalismus das Individuum in der heutigen Gesellschaft befreien kann. Im Grunde ist Illegalismus als Akt des Aufbegehrens mehr eine Sache des Temperaments als das einer politischen Lehre. Und wir möchten hinzufügen, auch die Idee eines Warenkonsums ohne Geld bleibt im hiesigen System der Logik der Waren angehaftet, solange sie die Produktionsverhältnisse unangetastet lässt. Und dies kann nur im Zusammenhang mit den revolutionären Bewegungen entstehen, die sich nicht nur wieder die Produktionsmittel aneignen, sondern auch viele davon zerstören, indem sie andere Formen der Produktion finden müssen. Und so lange gilt: Individuelle, noch besser kollektive und solidarische Wiederaneignung ist nicht nur das Recht, sondern die Aufgabe. Und lasst euch nicht erwischen.